Letztes Jahr gab es so ein paar Sachen, die wir nicht so ganz toll fanden, denn es wurden viele Bäume abgeholzt in Deutschland. Und wenn die Bäume sterben, dann sterben auch wir. Das ist scheiße, ne? Und deshalb haben wir mal den Baum geschrieben. Vor dem Küchenfenster steht ein alter Baum, so alt wie er ist. Riech ich das Grauen. Der Baum, der steht da seit Jahren, schon lang bevor wir da waren. Auch wird er nicht vergehen, wenn die Natur lässt es geschehen. Der Baum braucht nicht viel, er will nur überleben. Nehmt euch ein Beispiel, hört auf nach Reichtum zu streben. Der Baum, der braucht nicht viel, er will nur überleben. Nehmt euch ein Beispiel, hört auf nach Reichtum zu streben. Wenn er könnt, wird er erzählen, wer schon alles unter ihm saß. Ihm ist egal, er kennt kein Rassenhass. Die Parteien, die regieren, sind ihm total egal. Er spendet seine Früchte, dadurch ist er sehr sozial. Der Baum braucht nicht viel, er will nur überleben. Nehmt euch ein Beispiel, hört auf nach Reichtum zu streben. Der Baum, der braucht nicht viel, er will nur überleben. Nehmt euch ein Beispiel, hört auf nach Reichtum zu streben. Doch gibt es Idioten, die seine Schönheit nicht sehen. Für ein bisschen Kohle lassen sie ihn nicht stehen. Der Baum braucht nicht viel, er will nur überleben. Nehmt euch ein Beispiel, hört auf nach Reichtum zu streben. Der Baum, der braucht nicht viel, er will nur überleben. Nehmt euch ein Beispiel, hört auf nach Reichtum zu streben. Ja, danke schön.